Als ich zum ersten Mal von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens hörte, klang das nach Erlösung. Erlösung vom Stempel Hartz-IV-Empfänger. Erlösung von den Briefen des Amts, Erlösung von Sorgen. Die Vorstellung von 1000 Euro im Monat für jeden Erwachsenen erschien mir sehr großzügig. Das Wort bedingungslos machte mich glücklich, weil ich das Wort bedürftig so hassen gelernt hatte. Es war das schöne Versprechen einer besseren Welt. Heute bin ich unsicher, ob das bedingungslose Grundeinkommen wirklich eine Lösung für irgendetwas sein kann. Die ersten Zweifel kamen mir, als ich ein Interview mit Richard David Precht las, in dem er die Ansicht vertrat, das Grundeinkommen solle es erst ab dem 21. Lebensjahr geben. Außerdem solle das Kindergeld abgeschafft werden. Precht sagte: Ich möchte nicht, dass jemand, der 1500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf, auf die Idee kommt, 5 Kinder zu kriegen. Prechts Modell würde massive Armut für Kinder bedeuten, die in Großfamilien aufwachsen und deren Eltern nicht arbeiten. Tatsächlich würde es wahrscheinlich bedeuten, dass arbeitslose Frauen gar keine Kinder mehr bekommen oder sie nach der Geburt aus Geldmangel zur Adoption freigeben würden. In letzter Konsequenz ist es eine Forderung danach, dass sich der Bodensatz der Gesellschaft selbst ausrottet.